Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich sitze jetzt hier im Krähennest-Mambelraum mit gleich drei Parteikollegen, und vielleicht mögt ihr euch mal eben der alphabetischen Reihenfolge nach vorstellen. Ja, Dani, Vorachse. Ja, ich sag jetzt einfach mal was, auch wenn sprachbehindert. Ich bin Andi NRW, Andreas Rode aus Wesel in NRW und ja, Koordinator in der AG Drogenpolitik. Ja, ich bin Axel, im Mumble der Schamane, und bin auch Mitglied der AG Drogenpolitik und arbeite dort seit circa April damit. Ich habe mit dem Andi zusammen bei der AG Drogenpolitik angefangen. Wir haben vorher den AK Drogenpolitik NRW gemacht, den wir auch immer noch machen. Achso, ja, ich heiße übrigens Biff oder Fabian. Ja, das Krähennest ist ja bemüht, sich mit mehr Programmatik zu beschäftigen. Deswegen habe ich mich durch das Liquid Feedback gewuselt und bin auf so ein Präventionsding gestoßen und habe gesagt, bitte lasst uns doch mal drüber podcasten und eure Initiative im Liquid Feedback bewerben. Das soll aber auch interessant sein für Leute, die vielleicht noch leider keinen Zugang haben. Es geht ja um eure Anträge, und damit verrate ich es auch gleich schon, ihr habt mehrere Anträge. Dann würde ich doch sagen, priorisiert mal eben selten, welcher Antrag wäre denn jetzt mal für jetzt am interessantesten, um ihn einmal vorzustellen und zu sagen, warum die Leute dafür abstimmen sollen. Ja, also ich finde den Präventionsantrag eigentlich schon ganz gut, weil das ist eigentlich ein Element, also der ist schon ganz gut als Beispiel geeignet. Das ist schon sehr elementar, also ein sehr elementares Anliegen für uns. Es geht darum, dass wir einen anderen Umgang mit Drogen möchten, eine sogenannte Rauschkultur etablieren möchten oder Drogenkonsumkultur, je nachdem welcher Begriff einem besser gefällt. Und das soll bedeuten, dass man verantwortungsvoll mit Drogen umgehen kann, dass es verantwortungsvolle Riten gibt, die in unsere Kultur eingebettet sind, dass es Strukturen gibt, die verantwortungsvollen Konsum fördern, weil die Menschen vorher gut aufgeklärt worden sind. Ja, und wenn ich da was zu sagen darf, ich finde es ist halt Glaubwürdigkeit der Piraten, wenn man eben halt nicht nur auf der einen Seite für Legalisierung von Cannabis spricht, sondern eben halt auch über Prävention und über Programme, dass man sich damit mal beschäftigt, was für Programme gibt es überhaupt und wie ist das Ganze alles aufgebaut. Und da sind wir auch auf die sekundäre und die tertiäre Prävention gestoßen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erklären, was bedeutet das jetzt wirklich, Prävention? Was ist denn dann sekundäre und tertiäre Prävention? Ja, wenn ich da gleich was drauf sagen darf. Es ist so, dass nicht die Prävention immer auf den vollkommenen Verzicht auf die Droge im weitesten Sinne abzielt, sondern ist auch, ich sag mal, eine gewisse akzeptierte Prävention, so, wo man eben halt sagt, okay, es gibt einen gewissen Konsum, nur er sollte eben halt besser gesteuert sein. Ja, also ich sag noch mal kurz was zu primärer, sekundärer und tertiärer. Also die primäre Prävention bezeichnet das, was vor dem Eintreten eines Schadens gemacht wird. Konkret jetzt auf Drogenpolitik bezogen bedeutet das halt, primäre Prävention ist, bevor eine Person eine bestimmte Substanz jemals ausprobiert hat. Sekundäre Prävention ist, wenn der Kontakt schon stattgefunden hat. Da geht es darum, eintretende Schäden möglichst zu verhindern. Und bei der tertiären Prävention geht es darum, bereits aufgetretene Schäden Bei der tertiären Prävention geht es darum, bereits eingetretene Schäden, dass die nicht mehr schlimmer werden und möglichst den Status, der jetzt erreicht ist, zu halten und eine weitere Verschlimmerung zu verhindern. Das bedeutet, so wie ich, wenn ich das richtig verstehe, es geht ja darum, dass daraus am Ende ein Wahlprogrammantrag wird. Und deswegen muss man ja dem Piraten, der darauf abstimmt, und dem Wähler am Ende erklären, was man damit erreichen möchte. Und so wie ich das jetzt als drogenpolitischer Laie verstehe, ist es so, dass ihr einen Unterschied macht zwischen dem, was wir und was ich so bisher kenne. Prävention bedeutet für mich bisher, Kinderdrogen sind schlimm, nehmt sie gar nicht. Und ihr sagt aber, ja, das mag sein, aber es gibt ja noch die beiden anderen Stadien, wo das alles schon längst passiert ist, und die kann man nicht hinüberfallen lassen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, ganz genau. Ach, da kriege ich ein Fleißkärtchen. Das bedeutet, die Piraten setzen sich eben dafür ein, dass man sich mit den Menschen, wo die Folgen wie auch immer eingetreten sind, die es ja definitiv gibt, denn die Stufe 1 Prävention, wenn die immer erfolgreich wäre, dann würde es den Begriff sekundäre und tertiäre Prävention gar nicht geben. Ja, da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen. Wir möchten auch die primäre Prävention ein bisschen verändern. Weil bei uns ist der Eindruck entstanden, dass es auch wenig bringt, wenn man eine Substanz verteufelt und die Jugendlichen, die dann später doch irgendwann mal ausprobieren und dann merken, das ist überhaupt nicht so schlimm, wie uns immer gesagt wurden. Und ab dem Moment dann die ganze, alles in Frage stellen, was ihnen jemals gesagt wurde. Also Cannabis ist dafür ein wunderbares Beispiel. Jugendliche bekommen mit, wie Menschen unter Alkohol völlig eskalieren, anfangen sich zu prügeln oder sonst welche Sachen machen. Und die verstehen schon, dass das eine Sache ist, die eine gewisse Gefahr, Dynamik mit sich bringt. So, und dann probiert derselbe Jugendliche Cannabis aus oder sieht Jugendliche auf einer Party, die was geraucht haben, die völlig friedlich sind. Und da kommt er dann schon mal ins Grübeln. Da ist jetzt diese eine Substanz, die macht Leute total aggressiv und sorgt dafür, dass richtig Schäden entstehen. Und da ist eine andere Substanz, die macht die Leute einfach nur ruhig und entspannt. Und die wird ausgerechnet verboten und die aggressiv machende Substanz wird erlaubt. Also diese Widersprüche, die da in der Aufklärung, so wie wir sie im Moment haben, vorherrschen, die sind ein ziemliches Problem, weil nämlich dadurch die ganze Glaubwürdigkeit von solchen Aktionen flöten geht. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil es ja tatsächlich oft so ist. So, ich kann mich noch an meine Jugendzeit erinnern. Da hieß es, man soll ja kein Haschisch spritzen. Das ist ja ganz furchtbar und schlimm alles. Natürlich gibt es ja auch eine Menge Kritik an Cannabiskonsum. Man darf sich da auch nicht leicht machen. Aber die pauschale Verteufelung kann natürlich genau dazu führen, dass ein Jugendlicher sagt, naja, ist ja eh alles gelogen, also darf ich volles Gedeck konsumieren. Ich zögere jetzt immer ein bisschen, ich möchte auch nicht die ganze Zeit reden. Axel, sollen wir noch irgendwie kurz was absprechen, wie wir das mit dem Reden machen? Ja, ich kann jetzt mal noch eine andere Sache erklären, die ist jetzt auch so ein bisschen in die Richtung tertiäre oder ja eigentlich tertiäre Prävention. Da geht es um Diamorphin, das ist ein anderer Programmpunkt, der ist auch schon im Liquid Feedback, wo wir sagen, dass wir statt der Substitution durch mit Methadon eben halt eigentlich es viel besser finden, dass Diamorphin, also im Prinzip ein medizinisches Heroin, dann, dass das ausgegeben wird, weil das eben halt verhindert, dass dieser sogenannte Mischkonsum oder Beikonsum stattfindet. Und das ist meist das Problem, dass die Heroinabhängigen eben halt nicht alle können mit der Substitution durch Methadon klarkommen und die machen dann eben halt nebenbei noch was von der Straße, holen sich Heroin und fliegen zum Teil vielleicht dann gerade aus dem Methadon-Programm dann wieder raus und es verschlimmert sich dann alles wieder. Und wenn wir Diamorphin als, also einen leichteren Zugang zu Diamorphin erlangen könnten, wäre das für viele Heroinabhängige, die eben halt nicht komplett von runterzubringen sind, wo es eben halt nicht möglich ist, dass die zumindest ein besseres Leben haben, als eben halt mit dem Methadon und dem Beikonsum dann. Womit wir eigentlich schon bei unserem nächsten Programmpunkt, nämlich unsere Diamorphin-Programme sind. Ja, leg los, denn wir wollen ja erreichen, dass möglichst viele Piraten das hören und zumindest die Möglichkeit haben, auch im Liquid Feedback dafür abstimmen. Ja, es lässt sich auch immer entscheiden. Es lässt sich auf jeden Fall zusammenfassen, dass der Staat sich durch seine Tabuhaltung unheimlich viele sinnvolle Möglichkeiten, mit Drogenkonsum umzugehen, verbaut. Also das Diamorphin-Programm ist da ein Beispiel. In anderen Ländern, in Holland zum Beispiel, da ist das Heroin-Problem schon längst gelöst, dank Diamorphin-Programm. Bei der Prävention bitte auch. Bitte mal eben erklären, Entschuldigung, was ist das Diamorphin-Programm? Okay, ich erkläre es einmal ganz kurz. Diamorphin-Programm bedeutet Folgendes. Es gibt einen Druckraum, in dem Menschen, die von Heroin abhängig sind, hingehen können, um Heroin zu konsumieren. Dieses Heroin wird in dem Druckraum zur Verfügung gestellt. Das nennt sich Diamorphin, ist ein synthetisches Heroin. Und begleitet wird dieses Programm durch Therapien. Und außerdem passiert das Ganze unter Aufsicht von Ärzten. Und das ist ein Programm, das wird im Moment leider nur für Menschen angeboten, die schon sehr, sehr weit verelendet sind. Das ist ein Problem, was wir unter anderem durch unseren Antrag korrigieren möchten. Denn diese Programme sind unheimlich erfolgreich. Also 25% der Teilnehmer eines Pilotprojektes in Hamburg haben mittels eines Diamorphin-Programms komplett aufgehört, Heroin zu konsumieren, haben wieder eine Arbeit gefunden und leben wieder in einer eigenen Wohnung, sind also komplett resozialisiert worden. Von den übrigen 75% sind immerhin 3/4 zurück in eine Wohnung, zurück in Arbeit gekommen und haben ihren Konsum dauerhaft reduziert. Und das sind einfach unheimlich gute Zahlen. Vor solchen Programmen darf man sich nicht versperren. Da wird gerne argumentiert, ja, da wird ja der Staat zum Dealer. Und genau diese Tabuhaltung, dass der Staat halt sich mit diesen Substanzen nicht beschäftigen darf, weil die ja böse sind, der muss die wegsperren und darf nicht mehr drüber nachdenken. Genau diese Haltung bereitet riesige Probleme überall, also auch in der Prävention zum Beispiel, weil da einfach nicht offen über die Sachen geredet wird. Und wenn man nicht offen und ehrlich mit Jugendlichen über Themen spricht, dann nehmen die einen in der Regel nicht ernst, weil die das merken. Also ich hoffe ja, dass wir fassen das jetzt gleich nochmal zusammen, bevor wir zum Ende kommen. Ich hoffe ja mal, dass, also das wünsche ich euch, dass ihr erfolgreich seid mit euren Wahlprogrammanträgen. Es geht ja darum, dass am 24. November zum Bundesparteitag unsere Programmatik erweitert wird. Da seid ihr mit euren Programmanträgen dabei. Und jetzt würde ich doch nochmal bitten, dass ihr einmal zusammen anfasst, um welche Programmanträge es geht. Ja, das ist aus dem Bereich Prävention und Schutz haben wir einen Diamorphin-Antrag, natürlich unseren Hauptpräventionsantrag. Gerade vergangenen Sonntag haben wir noch einen Antrag zur Prävention an Schulen, Präventionsunterricht mit hinzugenommen. Du hast vorhin auch mal gefragt, was interessant wäre, gerade aus NRW-Sicht. Da kann man, glaube ich, nur von dem E-Zigarettenprogramm sprechen, was wir da auch auf Bundesebene jetzt auflegen und zur Abstimmung stellen. Und auch ganz brandaktuell letzten Sonntag hineingekommen ist eine Petition zum Tabakkonsum, der ja auch gerade in NRW jetzt gerade ziemlich heiß diskutiert wird. Hinzu kommen werden sehr sicher noch zwei Positionen zu Cannabis. Einmal aus Sicht des Cannabis als Genussmittel und einmal als medizinisches Cannabis. Möglich wäre noch, wenn wir es zeitlich hinbekommen, eine Position zum absoluten Werbeverbot für Drogen aller Art, was wir gerne fordern möchten. Das wäre es jetzt im Wesentlichen. Andere stecken in der Pipeline, weil wir eigentlich auch permanent weiterarbeiten und immer weiter Programme entwickeln. Gut, dann würde ich doch sagen, ich bitte euch, dass ihr mir die Shownotes per E-Mail schickt, also jeweils der Programmantrag mit Liquid Feedback Link, damit wir das im Krähennest zusammen mit diesem Podcast online stellen können und der Hörer weiß, wo er seine Stimmkreuzchen im Liquid setzen kann. Und dann würde ich euch sagen, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch viel Glück bei euren Initiativen. Vielen Dank. Du bekommst gleich eine Wiki-Seite von uns, Tobi, da ist alles drauf. Da steht jeweils der Antragstext mit der Möglichkeit, im Wiki Anregungen zu hinterlassen. Und außerdem sind die Liquid-Feedback-Anträge verlinkt und zu denen findet man dann auch. Ja, wunderbar. Gerade eben habe ich dir den Link hier in den Mumble-Chat gesetzt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich danke euch und noch einen schönen Restabend. Danke auch. Ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.